Fest in den Flieger steigen, viel verreisen, den Globus drehen, Augen schließen und dann auf ein Ziel zu zeigen, liegen bleiben, Tiere weiden, Siegeszeichen, Friedenspfeifen und diese Welt zeigt uns alle ihre lieben Seiten, einfach in der Sonne flitzen, Sommerregen, Comics lesen. So definiere ich dein tolles Leben, Fastfood holen im Pickup Truck, beim Drive-In von Taco Bell, In-N-Out, Wendy's oder Pizza Hut, Sonics oder KFC. Das ist auf der Couch zu lungern, bei mehr als 1000 Sendern Pay-TV. Das ist College-Sport, das ist Bierpong-Reusen, viel zu teuren Schnaps zu trinken mit all seinen lieben Freunden. Tierisch freuen, wenn du auf dem Weg an meiner Seite bist. Gleichgewicht, wo wir nun hingehen, weiß ich leider nicht. Weite Sicht, greif zum Stift, schreib kein Mist, nein. Damit niemand diese Zeit vergisst. Du heißt Vitas. Du bist so cool, selbst dein Name reimt sich auf Bierfass. Du bist stets entspannt, läufst rum, wie's dir gefällt, denn du bist halt einfach der beste Hund der Welt. Du heißt Vitas. Du bist so cool, selbst dein Name reimt sich auf Bierfass. Du bist stets entspannt, läufst rum, wie's dir gefällt, denn du bist halt einfach der beste Hund der Welt. Der Tag, der ist deiner, ist es warm, dazu heiter. Du hängst ab mit einem Bart im amerikanischen Diner. Willst keine Promotermine, nur eine große Familie, etwas Schlaf und jeden Morgen ein Glas Ovomaltine. Bist nicht Iron Man, Hulk oder irgend so ein Superheiler, doch zeigt es Joe Pesci diesen Trick mit seinem Kugelschreiber. Meldest dich bei UFC und forderst Brock Lesnar. Du bist 100 Kilo leichter und doch gibst der Cerberus einen Pferdekuss, bevor er sterben muss. Du gehst oft zu Fuß, denn wie ich fährst du nicht gerne Bus. Generell haben wir vieles gemein. Genau genommen sind wir so wie Peter und Brian. Sind sogar noch fauler als ein Komodo-Varan. Du hältst nichts davon, etwas Kohle anzusparen, denn wir leben im Hier und Jetzt. In einer Hafenstadt am Yukon River, kugelsicher treibst du deinen Schabernack. Du heißt Vitas. Du bist so cool, selbst dein Name reimt sich auf Bierfass. Du bist stets entspannt, läufst rum, wie's dir gefällt, denn du bist halt einfach der beste Hund der Welt. Du heißt Vitas. Du bist so cool, selbst dein Name reimt sich auf Bierfass. Du bist stets entspannt, läufst rum, wie's dir gefällt, denn du bist halt einfach der beste Hund der Welt.